Lorenzen lachte. »Ja, Lorenzen, Sie lachen«, warf Dubslav hier ein. »Aber bei Lichte besehen hat Voldemort auch recht, was, und Sie wissen auch warum, eigentlich nicht oft vorkommt. Es ist genau so, wie er sagt. Natürlich bleibt uns Eva und die Schlange, das ist uralte Erbschaft, aber so viel noch von guter alter Zeit in dieser Welt zu finden ist, so viel findet sich hier, hier in unserer lieben alten Grafschaft. Und in dieses Bild richtiger Gliederung oder meinetwegen auch richtiger Unterordnung, denn ich erschrecke vor solchen Worten nicht, in dieses Bild des Friedens passt mir diese ganze Glopsower Retortenbläserei nicht hinein. Und wenn ich nicht fürchten müsste, für einen Querkopf gehalten zu werden, so hätte ich bei hoher Behörde schon lange meine Vorschläge wegen dieser Retorten und Ballons eingereicht. Und natürlich gegen beide. Warum müssen es immer Ballons sein? Und wenn schon, na dann lieber solche wie diese. Die lasse ich mir gefallen. Und dabei hob er die Boxbeutelflasche. Wie diese, bestätigte Chaco. Ja, Chaco, Sie sind ganz der Mann, meinen Papa in seiner Idiosynkrasie zu bestärken. Idiosynkrasie, wiederholte der Alte, wenn ich sowas höre. Ja, Voldemar, da glaubst du nun wieder Wunder, was Feines gesagt zu haben. Aber es ist doch bloß ein Wort. Und was bloß ein Wort ist, ist nie was Feines, auch wenn es so aussieht. Dunkle Gefühle, die sind fein. Und so gewiss die Vorstellung, die ich mit dieser lieben Flasche hier verbinde, für mich persönlich was Zelestes hat. Kann man Zelestes sagen? Lorenzen nickte zustimmend. So gewiss hat die Vorstellung, die sich für mich an diese Globsower Riesenboxbeutelflaschen knüpft, etwas Infernalisches. Aber Papa, still, unterbrich mich nicht, Voldemar, denn ich komme jetzt eben an eine Berechnung. Und bei Berechnungen darf man nicht gestört werden. Über 100 Jahre besteht nun schon diese Glashütte. Und wenn ich nun so das jedesmalige Jahresprodukt mit 100 multiplizierte, so rechne ich mir alles in allem wenigstens 1 Million heraus. Die schicken Sie zunächst in andere Fabriken und da destillieren Sie flott drauf los, und zwar allerhand schreckliches Zeug, in diese grünen Ballons hinein. Salzsäure, Schwefelsäure, rauchende Salpetersäure, das ist die schlimmste. Die hat immer einen rot-gelben Rauch, der einem gleich die Lunge anfrisst. Aber wenn einen der Rauch auch zufrieden lässt, jeder Tropfen brennt ein Loch. In Leinwand oder in Tuch oder in Leder, überhaupt in alles. Alles wird angebrannt und angeätzt. Das ist das Zeichen unserer Zeit jetzt. Angebrannt und angeätzt. Und wenn ich dann bedenke, dass meine Globsower da mittun und ganz gemütlich die Werkzeuge liefern für die große Generalweltanbrennung, ja, hören Sie, meine Herren, das gibt mir einen Stich. Und ich muss Ihnen sagen, ich wollte, jeder kriegte lieber einen halben Morgen Land von Staats wegen und kaufte sich zu Ostern ein Ferkelchen und zu Martini schlachten sie ein Schwein und hätten den Winter über 2 Speckseiten, jeden Sonntag eine ordentliche Scheibe und alltags Kartoffeln und Grieben. Aber Herr von Stechlin, lachte Lorenzen, das ist ja die reine Neulandtheorie. Das wollen die Sozialdemokraten auch. Ach was, Lorenzen, mit Ihnen ist nicht zu reden. Übrigens, Prosit. Wenn Sie es auch eigentlich nicht verdienen. Das Frühstück zog sich lange hin und das dabei geführte Gespräch nahm doch ein paar Mal einen Anlauf ins Politische hinein. Lorenzen aber, der kleine Schraubereien gern vermeiden wollte, wich jedes Mal geschickt aus und kam lieber auf die Stechliner Kirche zu sprechen. Er war aber auch hier vorsichtig und beschränkte sich unter Anlehnung an Tucheband auf Architektonisches und Historisches, bis Dubslav ziemlich abrupt ihn fragte: »Wissen Sie denn, Lorenzen, auf unserem Kirchenboden Bescheid?« »Krippenstapel hat mich erst heute wissen lassen, dass wir da 2 vergoldete Bischöfe mit Krummstab haben. Oder vielleicht sind es auch bloß Äbte.« Lorenzen wusste nichts davon, weshalb ihm Dubslav gutmütig mit dem Finger drohte. So ging das Gespräch. Aber kurz vor 2 musste dem allen ein Ende gemacht werden. Engelke kam und meldete, dass die Pferde da und die Mantelsäcke bereits aufgeschnallt seien. Dubslav ergriff sein Glas, um auf ein frohes Wiedersehen anzustoßen. Dann erhob man sich. Rex, bei Passierung der Rampe, trat noch einmal an die kranke Aloe heran und versicherte, dass solche Blüte doch etwas eigentümlich Geheimnisvolles habe. Dubslav hütete sich zu widersprechen und freute sich, dass der Besuch mit etwas für ihn so Erheiterndem abschloss. Gleich danach ritt man ab. Als sie bei der Glaskugel vorbeikamen, wandten sich alle drei noch einmal zurück und jeder lüpfte seine Mütze. Dann ging es zwischen den Findlingen hin auf die Dorfstraße hinaus, auf der eben eine ziemlich ramponiert aussehende Halbchaise, das lederne Verdeck zurückgeschlagen, an ihnen vorüberfuhr. Die Sitze leer, alles an dem Fuhrwerk ließ Ordnung und Sauberkeit vermissen. Das eine Pferd war leidlich gut, das andere schlecht. Und zu dem neuen Livreerock des Kutschers wollte der alte Hut, der wie ein fuchsiges Torfstück aussah, nicht recht passen. »Das war ja Gundermanns Wagen.« »So, so«, sagte Czako, »auf den hätte ich beinahe geraten.« »Ja, dieser Gundermann«, lachte Woldemar, »mein Vater wollte Ihnen gestern gern etwas Grafschaftliches vorsetzen, aber er vergriff sich. Gundermann auf 7 Mühlen ist so ziemlich unsere schlechteste Nummer. Ich sehe, er hat Ihnen nicht recht gefallen.« »Gott, gefallen, Stechlin, was heißt gefallen?« »Eigentlich gefällt mir jeder oder auch keiner. Eine Dame hat mir mal gesagt, die langweiligen Leute wären schließlich gerade so gut wie die Interessanten, und es hat was für sich. Aber dieser Gundermann, zu welchem Zwecke lässt er denn eigentlich seinen leeren Wagen in der Welt herumkutschieren?« »Ich bin dessen auch nicht sicher. Wahrscheinlich in Wahlangelegenheiten. Er persönlich wird irgendwo hängen geblieben sein, um Stimmen einzufangen.« Unser alter, braver Kortschädel, nämlich der allgemein beliebt war, ist diesen Sommer gestorben und da will nun Gundermann, der sich auf den Konservativen hin ausspielt, aber keiner ist, im Trüben fischen. Er intrigiert. Ich habe das in einem Gespräch, das ich mit ihm hatte, ziemlich deutlich herausgehört und Lorenzen hat es mir bestätigt. Ich kann mir denken, sagt der Rex, dass gerade Lorenzen gegen ihn ist, aber dieser Gundermann, für den ich weiter nichts übrig habe, hat doch wenigstens die richtigen Prinzipien. Ach, Rex, ich bitte Sie, sagte Czako, richtige Prinzipien, Geschmacklosigkeiten hat er und öde Redensarten. Dreimal habe ich ihn sagen hören, das wäre wieder Wasser auf die Mühlen der Sozialdemokratie. Sowas sagt doch kein anständiger Mensch mehr. Und jedenfalls setzt er nicht hinzu, dass er das Wasser abstellen wolle. Das ist ja eine schreckliche Wendung. Unter diesen Worten waren sie bis an den hochüberwölbten Teil der Kastanienallee gekommen. Engelke, der gleich früh morgens ein allerschönstes Wetter in Aussicht gestellt hatte, hatte recht behalten. Es war ein richtiger Oktobertag, klar und frisch und milde zugleich. Die Sonne fiel hier und da durch das noch ziemlich dichte Laub und die Reiter freuten sich des Spieles der Schatten und Lichter. Aber noch anmutiger gestaltete sich das Bild, als sie bald danach in einen Seitenweg einmündeten, der sich durch eine flache, nur hier und da von Wasserlachen durchzogene Wiesenlandschaft hinschlängelte. Die großen Heiden und Forsten, die das eigentlich Charakteristische dieses nordöstlichen Grafschaftswinkels bilden, traten an dieser Stelle weit zurück. Und nur ein paar einzelne, wie vorgeschobene Kulissen wirkende Waldstreifen wurden sichtbar. Alle drei hielten an, um das Bild auf sich wirken zu lassen. Aber sie kamen nicht recht dazu, weil sie, während sie sich umschauten, eines alten Mannes ansichtig wurden, der nur durch einen flachen Graben von ihnen getrennt auf einem Stück Wiese stand und das hochstehende Gras mähte. Jetzt erst sah auch er von seiner Arbeit auf und zog seine Mütze. Die Herren taten ein Gleiches und schwankten, ob sie näher heranreiten und eine Ansprache mit ihm haben sollten. Aber er schien das weder zu wünschen noch zu erwarten, und so ritten sie denn weiter. »Mein Gott«, sagte Rex, »das war ja Krippenstapel. Und hier draußen, so weit ab von seiner Schule, wenn er nicht die Seehundsfellmütze gehabt hätte, die wie aus einer konfiszierten Schulmappe geschnitten aussah, hätte ich ihn nicht wiedererkannt.« »Ja, er war es, und das mit der Schulmappe wird wohl auch zutreffen«, sagte Woldemar. »Krippenstapel kann eben alles. Der Rainer Robinson.« »Ja, Stechlin«, warf Czako hier ein, »Sie sagen das so hin, als ob Sie es bespötteln wollten. Eigentlich ist es doch aber was Großes, sich immer selber helfen zu können. Er wird wohl einen Sparren haben, zugegeben, aber Ihrem gepriesenen Lorenzen ist er denn doch um ein gut Stück überlegen. Schon weil er ein Original ist und ein Eulengesicht hat. Eulengesichtsmenschen sind anderen Menschen fast immer überlegen.« »Aber Czako, ich bitte Sie, das ist doch alles Unsinn und Sie wissen es auch. Sie möchten nur ganz wie Rex, wenn auch aus einem anderen Motiv, dem armen Lorenzen was am Zeug flicken, bloß weil Sie herausfühlen, Das ist eine lautere Persönlichkeit. Da tun Sie mir Unrecht, Stechlin. Ganz und gar, ich bin auch fürs Lautere, wenn ich nur persönlich nicht in Anspruch genommen werde. Nun, davor sind Sie sicher. Vom Brombeerstrauch keine Trauben. Im Übrigen muss ich hier abbrechen und Sie bitten, mich auf ein Weilchen entschuldigen zu wollen. Ich muss da nämlich nach dem Forsthause hinüber, da drüben, neben der Waldecke. Aber Stechlin, was wollen Sie denn bei einem Förster? Kein Förster, es ist ein Oberförster, zu dem ich will. Und zwar derselbe, den Sie gestern Abend bei meinem Papa gesehen haben, Oberförster Katzler, bürgerlich, aber doch beinahe schon historischer Name. So, so, jedenfalls nach dem, was mir Rex erzählt, ein brillanter Billardspieler. Und doch, wenn Sie nicht ganz intim mit ihm sind, finde ich diesen Abstecher übertrieben artig. Sie hätten recht, Chaco, wenn es sich lediglich um Katzler handelte. Das ist aber nicht der Fall. Es handelt sich nicht um ihn, sondern um seine junge Frau. À la bonheur! Ja, da sind Sie nun auch wieder auf einer falschen Fährte. Sowas kann nicht vorkommen. Ganz abgesehen davon, dass mit Oberförstern immer schlecht Kirschen pflücken ist. Die blasen einen weg, man weiß nicht wie. Es handelt sich hier einfach um einen Teilnahmebesuch, um etwas, wenn Sie wollen, schön Menschliches. Frau Katzler erwartet nämlich. Aber mein Gott, Stechlin, Ihre Worte werden immer rätselhafter. Sie können doch nicht bei jeder Oberförstersfrau, die erwartet, eine Visite machen wollen. Das wäre denn doch eine Riesenaufgabe, selbst wenn Sie sich auf Ihre Grafschaft hier beschränken wollten. Es liegt alles ganz exzeptionell. Übrigens mache ich es kurz mit meinem Besuch und wenn Sie Schritt reiten, worum ich Sie bitte, so hole ich Sie bei Genshagen noch wieder ein. Von da bis Wutz haben wir kaum noch eine Stunde und wenn wir es forcieren wollen, keine halbe. Und während er noch so sprach, bog er nach rechts ein und ritt auf das Forsthaus zu. Woldemar hatte die Mitte zwischen Rex und Chaco gehabt, jetzt ritten diese beiden nebeneinander. Chaco war neugierig und hätte gern Fritz herangerufen, um dies und das über Katzler und Frau zu hören, aber er sah ein, dass das nicht ginge. So blieb ihm nichts als ein Meinungsaustausch mit Rex. »Sehen Sie«, hob er an, »unser Freund Woldemar, trabt er da nicht hin, wie wenn er dem Glücken nachjagte? Glauben Sie mir, da steckt eine Geschichte dahinter. Er hat die Frau geliebt, oder liebt sie noch. Und dies merkwürdige Interesse für den in Sicht stehenden Erdenbürger, übrigens vielleicht ein Mädchen. Was meinen Sie dazu, Rex?« »Ach, Chaco, Sie wollen ja doch nur hören, was Ihrer eigenen frivolen Natur entspricht. Sie haben keinen Glauben an reine Verhältnisse, sehr mit Unrecht. Ich kann Ihnen versichern, es gibt dergleichen.« »Nun ja, Sie, Rex, Sie, der sich Frühgottesdienste leistet, aber Stechlin, Stechlin ist auch eine sittliche Natur. Sittlichkeit ist ihm angeboren und was er von Natur mitbrachte, das hat sein Regiment weiter in ihm ausgebildet.« Chaco lachte nur. »Hören Sie, Rex, Regimenter kenne ich doch auch. Es gibt ihrer von allen Arten, aber Sittlichkeitsregimenter kenne ich noch nicht.« »Es gibt's ihrer aber. Zumindest hat's ihrer immer gegeben, sogar solche mit Askese. Nun ja, Cromwell und die Puritaner, aber long, long ago. Verzeihen Sie die abgedudelte Phrase. Aber wenn es sich um so feine Dinge wie Askese handelt, muss man notwendig einen englischen Brocken einschalten. In Wirklichkeit bleibt alles beim Alten. Sie sind ein schlechter Menschenkenner, Rex, wie alle Konventikler. Die glauben immer, was sie wünschen. Und auch an unserem Stechlin werden Sie mutmaßlich erfahren, wie falsch Sie gerechnet haben. Im Übrigen kommt da gerade zur rechter Zeit ein Wegweiser. Lassen Sie uns nachsehen, wo wir eigentlich sind. Wir reiten so immer drauf los und wissen nicht mehr, ob links oder rechts. Rex, der von dem Wegweiser nichts wissen wollte, war einfach für Weiterreiten und das war auch das Richtige, denn keine halbe Stunde mehr, so holte Stechlin sie wieder ein. Ich wusste, dass ich sie noch vor Genshagen treffen würde. Die Oberförsterin lässt sich übrigens den Herrn empfehlen. Er war nicht da, was recht gut war. Kann ich mir denken, sagte Chaco. Und was noch besser war, sie sah brillant aus. Eigentlich ist sie nicht hübsch, Blondine mit großen Vergissmeinnicht-Augen und etwas lymphatisch, auch wohl nicht ganz gesund. Aber sonderbar, solche Damen, wenn was in Sicht steht, sehen immer besser aus als in natürlicher Verfassung. Ein Zustand, der allerdings bei der Katzler kaum vorkommt. Sie ist noch nicht volle 6 Jahre verheiratet und erwartet mit nächstem das 7. Das ist doch aber unerhört. Ich glaube, sowas ist Scheidungsgrund. Mir nicht bekannt und auch offen gestanden nicht sehr wahrscheinlich. Jedenfalls wird es die Prinzessin nicht als Scheidungsgrund nehmen. Die Prinzessin? Fuhren Rex und Jaco a tempo heraus. Ja, die Prinzessin, wiederholte Woldemar. Ich war all die Zeit über gespannt, was das wohl für einen Eindruck auf sie machen würde, weshalb ich mich auch gehütet habe, vorher mit Andeutungen zu kommen. Und es traf sich gut, dass mein Vater gestern Abend nur so ganz leicht drüber hinging. Ich möchte beinahe sagen diskret, was sonst nicht seine Sache ist. Prinzessin, wiederholte Rex, dem die Sache beinahe den Atem nahm. Unter seinem regierenden Hause? Tja, was heißt aus einem regierenden Hause? Regiert haben sie allemal. Und soviel ich weiß, wird ihnen diesmal regiert haben, auch immer noch angerechnet, wenigstens so wie sich's um Eheschließungen handelt. Umso großartiger, wenn einzelne der hier in Betracht kommenden Damen auf alle diese Vorrechte verzichten und ohne Rücksicht auf Ebenbürtigkeit sich aus reiner Liebe vermählen. Ich sage vermählen, weil sich verheiraten etwas plebeje klingt. Frau Katzler ist eine Ippe Büchsenstein. Eine Ippe, sagte Rex. Nicht zu glauben. Und erwartet wieder. Ich bekenne, dass mich das am meisten schockiert. Diese Ausgiebigkeit, ich finde kein anderes Wort, oder richtiger, ich will kein anderes finden, ist doch eigentlich das Bürgerlichste, was es gibt. Zugegeben, und so hat es die Prinzessin auch wohl selber aufgefasst, aber das ist gerade das Große an der Sache. Ja, so sonderbar es klingt, das Ideale. Stechlin, Sie können nicht verlangen, dass man das so ohne weiteres versteht. Ein halb Dutzend Bälge? Wo steckt da das Ideale? Doch, Rex, doch. Die Prinzessin selbst, und das ist das Rührendste, hat sich darüber ganz unumwunden ausgesprochen, und zwar zu meinem Alten. Sie sieht ihn öfter und möchte ihn, glaube ich, bekehren. Sie ist nämlich von der strengen Richtung und hält sich auch zu Superintendent Cousin-Léger, unserem Papst hier. Und kurz und gut, sie macht meinem Papa beinahe den Hof und erklärt ihn für einen perfekten Kavalier, wobei Katzler immer ein etwas süß-saures Gesicht macht, aber natürlich nicht widerspricht. Und wie kam sie nur dazu, ihrem Papa gerade Confessions in einer so delikaten Sache zu machen? Das war voriges Jahr, genau um diese Zeit, als sie auch mal wieder erwartete. Da war mein Vater drüben und sprach, als das durch die Situation gegebene Thema berührt wurde, halb diplomatisch, halb humoristisch von der Königin Luise, hinsichtlich deren der alte Dr. Heim, als der Königin das 6. oder 7. geboren werden sollte, ziemlich freiweg von der Notwendigkeit der Brache gesprochen hatte. »Ein bisschen stark«, sagte Rex, »ganz im alten Heimstil. Aber freilich, Königinnen lassen sich viel gefallen. Und wie nahm es die Prinzessin auf?« Oh, sie war sehr reizend, lachte, war weder verlegen noch verstimmt, sondern nahm meines Vaters Hand so zutraulich, wie wenn sie seine Tochter gewesen wäre. »Tja, lieber Herr von Stechlin«, sagte sie, »wer A sagt, der muss auch B sagen. Wenn ich diesen Segen durchaus nicht wollte, dann musste ich einen Durchschnittsprinzen heiraten. Da hätte ich vielleicht das gehabt, was der alte Heim empfehlen zu müssen glaubte. Stattdessen nahm ich aber meinen guten Katzler. Herrlicher Mann. Sie kennen ihn und wissen, er hat die schöne Einfachheit aller stattlichen Männer. Und seine Fähigkeiten, soweit sich überhaupt davon sprechen lässt, haben etwas Einseitiges. Als ich ihn heiratete, war ich deshalb ganz von dem einen Gedanken erfüllt, alles Prinzessliche von mir abzustreifen und nichts bestehen zu lassen, woraus Übelwollende hätten herleiten können, ach, sie will immer noch eine Prinzessin sein. Ich entschloss mich also für das Bürgerliche, und zwar voll und ganz, wie man jetzt, glaube ich, sagt. Und was dann kam, nun, das war einfach die natürliche Konsequenz. »Großartig«, sagte Rex, »ich entschlage mich nach solchen Mitteilungen jeder weiteren Opposition. Welch ein Maß von Entsagung! Denn auch im Nicht-Entsagen kann ein Entsagen liegen. Andauernde Opferung eines Innersten und Höchsten. Unglaublich, lachte Jacko. Rex, Rex. Ich habe Ihnen da schon vorhin alle Menschenkenntnis abgesprochen, aber hier übertrumpfen Sie sich selbst. Wer Konventikel leitet, der sollte doch wenigstens die Weiber kennen. Erinnern Sie sich, Stechlin sagte, sie sei lymphatisch und habe Vergissmeinnichtaugen. Und nun sehen Sie sich den Katzler an. Beinahe 6 Fuß und rotblond und das eiserne Kreuz. Chaco, Sie sind mal wieder frivol. Aber man darf es mit Ihnen nicht so genau nehmen. Das ist das Slawische, was in Ihnen nachspukt. Latente Sinnlichkeit. Ja, sehr latent. Durchaus vergrabener Schatz. Und ich wollte wohl, dass ich in die Lage käme, besser damit wuchern zu können. Aber so ging das Gespräch noch eine gute Weile. Die große Chaussee, darauf ihr Weg inzwischen wieder eingemündet, stieg allmählich an, und als man den Höhepunkt dieser Steigung erreicht hatte, lag das Kloster samt seinem gleichnamigen Städtchen in verhältnismäßiger Nähe vor ihnen. Auf ihrem Hinritte hatten Rex und Chaco so wenig davon zu Gesicht bekommen, dass ein gewisses Betroffensein über die Schönheit des sich ihnen jetzt darbietenden Landschafts- und Architekturbildes kaum ausbleiben konnte. Chaco besonders war ganz aus dem Häuschen. Aber auch Rex stimmte mit ein. »Die große Feldsteingiebelwand«, sagte er, »so gewagt im Allgemeinen bestimmte Zeitangaben auf diesem Gebiete sind, möchte ich in das Jahr 1375, also Landbuch Kaiser Karls des Vierten, setzen dürfen.« »Wohl möglich«, lachte Woldemar, »es gibt nämlich Zahlen, die nicht gut widerlegt werden können, und Landbuch Kaiser Karls des Vierten passt beinahe immer.« Rex hörte drüber hin, weil er in seinem Geiste mal wieder einer allgemeineren und zugleich höheren Auffassung der Dinge zustrebte. »Ja, meine Herren«, hob er an, »das geschmähte Mittelalter, da verstand man's. Ich wage den Ausspruch, den ich übrigens nicht einem Kunsthandbuch entnehme, sondern der langsam in mir herangereift ist, die Platzfrage geht über die Stilfrage. Jetzt wählt man immer die hässlichste Stelle.« Das Mittelalter hatte noch keine Brillen, aber man sah besser. »Gewiss«, sagte Chaco. »Aber dieser Angriff auf die Brillen, Rex, ist nichts für Sie. Wer mit seinem Pinceau oder Monokel so viel operiert...« Das Gespräch kam nicht weiter, weil in eben diesem Augenblick mächtige Turmuhrschläge vom Städtchen Wutz her herüberklangen. Man hielt an und jeder zählte. 4. Kaum aber hatte die Uhr ausgeschlagen, so begann eine zweite und tat auch ihre 4 Schläge. »Das ist die Klosteruhr«, sagte Chaco. »Warum?« »Weil sie nachschlägt. Alle Klosteruhren gehen nach. Natürlich. Aber wie dem auch sei, Freund Woldemar hat uns, glaube ich, für 4 Uhr angemeldet, und so werden wir uns eilen müssen.« Kloster Wutz. Alle setzten sich dennoch wieder in Trab, mit ihnen Fritz, der dabei näher an die voraufreitenden Herren herankam. Das Gespräch schwieg ganz, weil jeder in Erwartung der kommenden Dinge war. Die Chaussee lief hier auf eine gute Strecke zwischen Pappeln hin. Als man aber bis in unmittelbarer Nähe von Kloster Wutz gekommen war, hörten diese Pappeln auf, und der sich mehr und mehr verschmälernde Weg wurde zu beiden Seiten von Feldsteinmauern eingefasst, über die man alsbald in die verschiedensten Gartenanlagen mit allerlei Küchen und Blumenbeeten und mit vielen Obstbäumen dazwischen hineinsah. Alle 3 ließen jetzt die Pferde wieder in Schritt fallen. »Der Garten hier links«, sagte Woldemar, »ist der Garten der Domina, meiner Tante Adelheid. Etwas primitiv, aber wundervolles Obst. Und hier gleich rechts, da bauen die Stiftsdamen ihren Dill und ihren Majoran. Es sind aber nur ihrer 4, und wenn welche gestorben sind, aber sie sterben selten, so sind's noch weniger.« Unter diesen orientierenden Mitteilungen des hier aus seinen Knabenjahren her Weg und Steg kennenden Woldemar waren alle durch eine Maueröffnung in einen großen Wirtschaftshof eingeritten, der baulich so ziemlich jegliches enthielt, was hier bis in die Tage des Dreißigjährigen Krieges hinein, der dann freilich alles zerstörte, mal Kloster Wutz gewesen war. Vom Sattel aus ließ sich alles bequem überblicken. Das meiste, was sie sahen, waren wirr durcheinandergeworfene, von Baum und Strauch überwachsene Trümmermassen. »Es erinnert mich an den Palatin«, sagte Rex, »nur ins christlich-gotische transponiert. Gewiss, bestätigte Jacko lachend, soweit ich urteilen kann, sehr ähnlich. Schade, dass Krippenstapel nicht da ist oder Tucheband. Damit brach das Gespräch wieder ab. In der Tat, wohin man sah, lagen Mauerreste, in die seltsamlich genug die Wohnungen der Klosterfrauen eingebaut waren. Zunächst die größere der Domina, daneben die kleineren der vier Stiftsdamen, alles an der vorderen Langseite hin. Dieser gegenüber aber zog sich eine zweite, parallel laufende Trümmerlinie, darin die Stallgebäude, die Remisen und die Rollkammern untergebracht waren. Verblieben nur noch die zwei Schmalseiten, von denen die eine nichts als eine von Holunderbüschen übergrünte Mauer, die andere dagegen eine hoch aufragende, mächtige Giebelwand war, dieselbe, die man schon beim Anritt aus einiger Entfernung gesehen hatte. Sie stand da, wie bereit, alles unter ihrem ständig drohenden Niedersturz zu begraben. Und nur das eine konnte wieder beruhigen, dass sich auf höchster Spitze der Wand ein Storchenpaar eingenistet hatte. Störche, deren feines Vorgefühl immer weiß, ob etwas hält oder fällt. Von der Maueröffnung, durch die man eingeritten, bis an die in die Feldsteintrümmer eingebauten Wohngebäude waren nur wenige Schritte, und als man davor hielt, erschien alsbald die Domina selbst, um ihren Neffen und seine beiden Freunde zu begrüßen. Fritz, der wie überall, so auch hier, Bescheid wusste, nahm die Pferde, um sie nach einem an der anderen Seite gelegenen Stallgebäude hinüberzuführen, während Rex und Jacko, nach kurzer Vorstellung, in den von Schränken umstellten Flur eintraten. »Ich habe dein Telegramm«, sagte die Domina, »erst um 1 Uhr erhalten. Es geht über Gransee. Und der Bote muss weit laufen. Aber sie wollen ihm ein Rad anschaffen, solches wie jetzt überall Mode ist. Ich sage Rad, weil ich das fremde Wort, das so verschieden ausgesprochen wird, nicht leiden kann. Manche sagen Si und manche sagen Chi. Bildungsprätensionen sind mir fremd, aber man will sich doch auch nicht bloßstellen. Eine Treppe führte bis in den ersten Stock hinauf. Eigentlich war es nur eine Stiege. Die Domina, nachdem sie die Herren bis an die unterste Stufe begleitet hatte, verabschiedete sich hier auf eine Weile. »Du wirst so gut sein, Woldemar, alles in deine Hand zu nehmen. Führe die Herren hinauf. Ich habe unser bescheidenes Klostermahl auf 5 Uhr angeordnet, also noch eine gute halbe Stunde. Bis dahin, meine Herren.« Oben war eine große Plättkammer zur Fremdenstube hergerichtet worden. Ein Waschtisch mit Finkennäpfchen und Krügen in Kleinformat war aufgestellt worden, was in Erwägung der beinahe lilliputanischen Raumverhältnisse durchaus passend gewesen wäre, wenn nicht 6 an ebenso vielen Türhaken hängende Riesenhandtücher das Ensemble wieder gestört hätten. Rex, der sich, ihn drückten die Stiefel, auf kurze 10 Minuten nach einer kleinen Erleichterung sehnte, bediente sich eines eisernen Stiefelknechts, während Jacko sein Gesicht in einer der kleinen Waschschüsseln begrub und beim Abreiben das feste Gewebe der Handtücher lobte. »Sicherlich Eigengespinst. Überhaupt, Stechlin, das muss wahr sein. Ihre Tante hat sowas. Man merkt doch, dass sie das Regiment führt, und wohl schon seit lange. Wenn ich recht gehört, ist sie älter als ihr Papa. Oh, viel. Beinahe um 10 Jahre. Sie wird 76. Ein respektables Alter. Und ich muss sagen, wohl konserviert. Ja, man kann es beinahe sagen. Das ist eben der Vorzug solcher, die man schlank nennt.« Beiläufig ein Euphemismus, wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren und die Zeit natürlich auch. Sie kann nichts nehmen, wo sie nichts mehr findet. Aber ich denke, Rex tut mir übrigens leid, weil er wieder in seine Stiefel muss. Wir begeben uns jetzt nach unten und machen uns möglichst liebenswürdig bei der Tante. Sie wird uns wohl schon erwarten, um uns ihren Liebling vorzustellen. Wer ist das? Nun, das wechselt. Aber da es bloß 4 sein können, so kommt jeder bald wieder an die Reihe. Während ich das letzte Mal hier war, war es ein Fräulein von Schmargendorf. Und es ist leicht möglich, dass sie jetzt gerade wieder dran ist. Eine nette Dame? Oh ja, ein Pummel.